ob der Koran von Ewigkeit sei. Darnach frag ich nicht, ob der Koran geschaffen sei. Das weiß ich nicht, dass hier das Buch der Bücher sei, glaub ich als Musliminen Pflicht. Das aber der Wein von Ewigkeit sei, daran zweifel ich nicht, oder dass er vor den Engeln geschaffen sei, ist vielleicht auch kein Gedicht. Wir trinken, wie es auch immer sei, blickt Gott frischer ins Angesicht.